Ey Mann, wo ist das Studio? Hey Dude, wo ist denn das Studio? Ey Mann, wo ist denn das Studio? Hey Dude, wo ist das Studio? Ey Mann, wo ist das Studio? Einfach kein Studio da, ich dreh durch dank Paranoia. Das kehrt immer wieder jedes Jahr, kein Studio da. Das war doch mal wieder klar. Ey Mann, wo ist das Studio? Einfach kein Studio da, ich dreh durch dank Paranoia. Das kehrt immer wieder jedes Jahr, kein Studio da. Das war doch mal wieder klar. Ey Digga, krass, kannst du mir erzählen, wo das Studio geblieben ist? Ich kann es nicht sehen. Wo ist unser Baby? Ja, wo ist es geblieben? Wir können nicht mehr rappen und der Flow kommt zum Erliegen. Ja Mann, wo ist das Studio? Sag du mir, wo ist das Studio? Ich bin auf der Suche, ich suche und suche. Denn wir finden wilde Such, das ist wie verflucht. Ich find es einfach nicht, du rapp ich a cappella ohne Mikrofon als Ansicht. Mann, ich kann nicht, ich bin zu dicht vor der Mauer, deshalb seh ich nichts auf der Lauer nach dem Studio, bis die Nacht einbricht. Wo find ich es los, mein heißgeliebtes Studio? Ich suche wie ein Superhero, unser Clan nennt sich Easy TF Crew. Du denkst, nanu, die zwei Typen ohne Studio? Damn. Ey Mann, wo ist das Studio? Einfach kein Studio da, ich dreh durch dank Paranoia. Das kehrt immer wieder jedes Jahr, kein Studio da. Das war doch mal wieder klar. Ey Mann, wo ist das Studio? Einfach kein Studio da, ich dreh durch dank Paranoia. Das kehrt immer wieder jedes Jahr, kein Studio da. Das war doch mal wieder klar. Wir wollen an die Spitze mit echten Realness, Breitness, Tightness. Rapper so derbe Lecke, das ist hier für alle Feinschmecker. Wir überholen euch mit den Rhymes wie Klaus mit dem Trecker. Rom. Doch von hier oben können wir auch nicht besser sehen. Könnt ihr verstehen, wie wir uns quälen? Schreiben die Zeit nicht nur aus Versehen. Außerdem kann das Leben ohne Baby einsam sein. Drum suche ich in jedem Busch und suche unter jedem Stein. Ich gucke links, ich gucke rechts, echt. Wenn ich wie ein Rabe krächz, halt die Augen offen. Wir zwei Homies können jetzt nur hoffen, dass wir bald im Studio sind. Geschwind wie der Wind, sagt das himmlische Kind. Wie sollen wir denn die Tracks jetzt aufnehmen? Ohne Studio, shit, wie soll das denn aussehen? Also erstmal chillen und locker bleiben. Warten auf das Studio und Texte schreiben. Ey Mann, wo ist das Studio? Einfach kein Studio da, ich dreh durch dank Paranoia. Das kehrt immer wieder jedes Jahr, kein Studio da. Das war doch mal wieder klar. Ey Mann, wo ist das Studio? Einfach kein Studio da, ich dreh durch dank Paranoia. Das kehrt immer wieder jedes Jahr, kein Studio da. Das war doch mal wieder klar. Oh, Digga, ey, weißt du, was mir gerade einfällt? Ey, ich glaub, glaubst du auch? Ja, ey, das kann doch nicht angehen. Ey, fuck, nein, Mann. Sag jetzt bloß, wir hatten gar kein Scheiße, Studio. Scheiße, Mann, wir hatten gar kein Studio. Oh, ey, such ich mir einen, aber da komm, dann lass uns ab. Kacke, Mann. Hau rein.